Die Sache ist, für manche Menschen geht es nicht gut aus. Egal, wie viele warmherzige Sozialarbeiterinnen man ihres Weges schickt, der Arbeitsmarkt ist armdrücken und wer fast verloren hat, gewinnt nicht mehr. Die Verlierer sind nicht sexy, sie sind bemitleidenswert. Wer Mitleid hat, der fühlt sich meistens gut. Wer emotional bewegt ist, wenn er einen Obdachlosen sieht und ihm ein paar Münzen gibt, der denkt bei sich, Mensch, ich hab doch ein Herz irgendwo. Wer als Rucksacktourist in Entwicklungsländern unterwegs ist und denkt, dass die Armen dort innerlich viel reicher sind als sie selbst, der glorifiziert die Armut und die Verhältnisse, die Armut produzieren, wie nur Menschen es tun können, deren Privilegien auf denselben Verhältnissen beruhen. Sie haben Phantomschmerzen, weil sie zu viel besitzen und weil der Überlebenskampf nicht mehr Teil ihres Daseins ist, wofür sie sich selbst verachten. Doch was ihre Empfindsamkeit und ihr Wunsch nach Verzicht dann hervorbringen, fällt unter das Label Wellness, ist also gerade kein echter Schmerz. Eine Fastenkur kann nur machen, wer die Wahl hat, zu essen. Minimalistisch kann nur sein, wer es sich leisten kann, wegzuwerfen. Staycation, Urlaub in der eigenen Stadt, kann man am leichtesten lieben lernen, wenn man vorher ein halbes Leben lang um die Welt geflogen ist. Wenn die Sieger den Verlierern nun ihre Güte zeigen wollen, dann tun sie ihnen nicht einfach so etwas Gutes. Sie tun es mit zwei Hintergedanken. Einerseits an den vermeintlichen Glanz der Armut, der dem Leiden eine wilde, aufregende Komponente zuordnet. Ist es nicht toll, wie die Obdachlosen sich untereinander organisieren, wie sie zusammenhalten, wie sie sich nachts einen Schlafplatz suchen? Und andererseits unterstellen die Sieger den Verlierern, dass diese an ihrem Leid selbst schuld sind.